Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 837, an Goethe, Weimar, 11. Februar 1802. Ich habe mich nun zum Ankauf des Hauses von Mehlich entschlossen, da er etwas davon herunterlässt. Obgleich ich noch immer nicht wohlfeil kaufe, so muss ich doch zugreifen, um einmal für allemal dieser Sorge überhoben zu sein. Unter diesen Umständen ist es mir aber nun doppelt daran gelegen, meinen kleinen jenaischen Besitz loszuwerden, und ich bitte Sie daher, Götzen dieser Angelegenheit aufzutragen. Die Anzeige in das Wochenblatt lege ich bei, wie auch eine kurze Notiz, was für das Gartenhaus jährlich an Steuern etc. erlegt wird. Der Ankauf hat mich 1150 Reichstaler gekostet, und ich habe 500 Reichstaler darein verbaut, wie ich mit den Rechnungen dokumentieren kann. Ich möchte nun freilich nicht gern dabei verlieren und womöglich noch etwas gewinnen. Da ich aber jetzt gern Bargeld hätte, um mein hiesiges Haus bald von aller Hypothek zu befreien, so bin ich mit 1500 Talern als dem äußersten Preis für Garten und Gartenhaus zufrieden. Was Götze mir über diese Summe verschaffen kann, will ich ihm hoch verinteressieren. Auch bin ich's zufrieden, wenn mir diese Summe binnen 2 oder 3 Terminen, etwa ein Drittel auf Ostern, ein Drittel auf Johannes und der Rest auf Michaelis oder Weihnachten bezahlt wird. Kann ich alles gleich bar erhalten, ist es freilich besser. Verzeihen Sie, dass ich Sie mit dieser Angelegenheit plage, aber da Sie einmal mit Büchertiteln und Nummern beschäftigt sind, so mag auch dieses mechanische Geschäft mit den andern hingehen. Mir hat diese ökonomische Angelegenheit, so wie alle natürliche Dinge zu tun pflegen, alle freie Geistesstimmung verdorben, denn ich musste mich mit den Mitteln beschäftigen, diesen Besitz mir zu verschaffen, und nun ich ihn als mein ansehe, wachsen mir neue Sorgen zu, wie ich ihn meinen Zuständen anpassen soll. Unter diesen Umständen hat ein kleines Gedicht, Cassandra, das ich in einer ziemlich glücklichen Stimmung angefangen, nicht viel Fortschritte gewinnen können. Ich erhielt dieser Tage von Stuttgart aus den Antrag, eine hinterlassene Oper von dem guten Zumsteg, dem hiesigen Theater, für 6 Karolin anzutragen. Da er seine Frau mit weniger als nichts und mit vielen Kindern hinterlassen, so werden sie wohl tun, was möglich ist, um der Familie diesen Vorteil zuzuwenden. Möge Ihnen Ihre herkulische Bücherexpedition gut vonstatten gehen. Leben Sie recht wohl. SCH